wird ein Abend, heute Abend, wie noch nie so schön. Das wird ein Abend, heute Abend, werde ich dich wiedersehen. Das wird ein Abend, heute Abend, nur für uns gemacht. Du wirst erleben, aus diesem Abend wird noch eine schöne Nacht. Ich hab im Kopf die neuesten Platten und roten Wein, den du so gerne trinkst. Mit 7 Rosen, die letzten, die sie hatten, sitz ich im D-Zug hier und komm zu dir. Das wird ein Abend, heute Abend, wie noch nie so schön. Das wird ein Abend, heute Abend, werde ich dich wiedersehen. Das wird ein Abend, heute Abend, nur für uns. Nur eine Stunde noch auf den Gleisen, dann hält mein Zug am Bahnsteig 7 an. Und meine Küsse, die werden dir beweisen, nun bin ich wieder hier und bleib bei dir. Das wird ein Abend, heute Abend, wie noch nie so schön. Das wird ein Abend, heute Abend, werde ich dich wiedersehen. Das wird ein Abend, heute Abend, nur für uns gemacht. Du wirst erleben, aus diesem Abend wird noch eine schöne Nacht.